Deutschlandfunk. Das Feature. Weißrussland. Vom Fluss Njoman oder Memel, wie die Deutschen sagen, im Westen, bis zum Städtchen Ivenets im Osten erstreckt sich auf einer Fläche von 960 Quadratkilometern ein dichtes Waldgebiet. Der Naliboki-Wald. Partisanskaya Zona. Partisanengebiet. Hütten. Zu zwei Dritteln unter der Erde. Die Ritzen mit Moos verstopft und die Dächer mit Baumrinde und Laubzweigen belegt, sind sie von Hügeln nicht zu unterscheiden und erfüllen doch den Zweck einer kleinen Stadt. Mit Krankenstation, Lagerhäusern, Bäckerei, Schuhmacherei, Schmiede und Schule. Größere Hügel verbergen das Herz des Lagers, den Kommandobunker und die Gemeinschaftsküche. Kein Baum ist gerodet, nicht soll den Aufklärungsfliegern einen Hinweis geben. Hier im Naliboki-Wald formten die vier Brüder Bielski die mit 1200 Menschen größte jüdische Partisaneneinheit des Zweiten Weltkriegs. Ihr Kampf ist im Jahre 2008 auch von Hollywood verewigt worden. Im Film Defiance spielt James-Bond-Darsteller Daniel Craig Tuvia Bielski, den Anführer der jüdischen Partisanen. Der Film ist in Weißrussland nie gelaufen. Das Buch, das ihm zugrunde liegt, der Bericht der jüdischen Soziologin Nechama Tek, deren Familie bei den Bielskis überlebte, ist in Weißrussland nie erschienen. Nicht kampflos sterben. Jüdischer Widerstand im weißrussischen Gedächtnis. Ein Feature von Johannes Kirsten. Der Bug. Grenzfluss zwischen Polen und Weißrussland. Die einstige Westgrenze der Sowjetunion. Brest ist der erste weißrussische Halt des Zuges Berlin-Minsk. 1941, als die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion überfiel, waren die Stadt und ihre berühmte Festung schwer umkämpft. Über einen Monat hielt eine Gruppe Rotarmisten der Übermacht stand, als die deutschen Truppen schon bis nach Minsk und weit darüber hinaus vorgestoßen waren. Die Geschichte der Festung Brest kennt in Weißrussland jedes Kind. Die Geschichte des jüdischen Widerstands wird gerade erst entdeckt. Man brachte uns in der Schule bei, dass die Juden nicht imstande waren, irgendwelchen Widerstand zu leisten. Sie wurden als eine Opfernation hingestellt. Holocaust. Wir kannten nicht einmal dieses Wort. Die Bielski-Brüder waren faszinierende Menschen. Im August 1942 schleusten sie Leute ins Ghetto von Minsk. Und die Insassen begannen, zu den Bielskis zu fliehen. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen, weil nicht alle russischen Partisanenverbände Juden aufnahmen. Im Minsker Ghetto wurden früher als in den anderen Städten Weißrusslands erste Widerstandsgruppen ins Leben gerufen. Die Wagen des Zuges werden entkoppelt, angehoben und umgespurt. 89 mm trennen die Spurbreiten Europas von denen der ehemaligen Sowjetrepubliken. Als souveränen Staat gibt es Weißrussland erst wieder seit Ende 1991. Zwei Tage nach dem Überfall auf die Sowjetunion, am 24. Juni 1941, rückten die Deutschen auf Minsk vor. Ein Drittel der 240.000 Einwohner waren Juden. Damit hatte Minsk eine der größten jüdischen Gemeinden der UdSSR. Der US-amerikanische Historiker Timothy Snyder schrieb: Mitten in Europa ermordeten das NS und das Sowjetregime in der Mitte des 20. Jahrhunderts 14 Millionen Menschen. Das Gebiet, wo alle Opfer starben, die Bloodlands, erstreckt sich von Zentralpolen bis Westrussland, einschließlich der Ukraine, Weißrusslands und der baltischen Staaten. Ich heiße Michael Treister. Ich bin ehemaliger Gefangener des Minsker Ghettos. Als der Krieg begann, war ich 14. Ich hatte mein sechstes Schuljahr beendet. Wir lebten wie alle anderen um uns herum. Wir hatten keine Fragen in Bezug auf Nationalitäten, weil niemand wusste, wer welcher Nationalität war. Dann begann der Krieg gegen die Sowjetunion. Kein Land der Bloodlands traf es so schwer wie Weißrussland. Als die Rote Armee das Land befreite, waren von den 9,2 Millionen Einwohnern weniger als 7 Millionen übrig geblieben. Es starben 700.000 sowjetische Kriegsgefangene, über eine halbe Million Juden, 340.000 Bauern und 100.000 Angehörige anderer Bevölkerungsgruppen. Nirgendwo sonst gab es auch von jüdischer Seite einen so massiven Widerstand gegen den Vernichtungskrieg der Deutschen. Wir sind zum Kampf gegen jede Armee bereit. Wenn es sein muss, schlagen wir auch zwei. Ich und du vereint, sind wir gewohnt, zusammen zu siegen. Ach, triff mein Gewehr genau und geschickt, keine Gnade dem Feind. Und ich werde dich dabei mit meinem scharfen Bajonett unterstützen. Wir wurden im patriotischen Geist erzogen und waren uns sicher, dass der Krieg nicht auf unserem Territorium ausgetragen wird. Michail Trester ist Vorsitzender des Weißrussischen Verbandes ehemaliger jüdischer Häftlinge der nationalsozialistischen Ghettos und KZs. Ich hatte ihn im Sommer 2013 flüchtig kennengelernt. Jetzt, ein Jahr später, ist seine Stimme schwach, von Krankheit gezeichnet. Er ist 87 Jahre alt. Ich habe gehört, wie die Bomben fielen. Zuerst aus der Entfernung von 100 Metern, dann näher und näher. Ich habe noch mitbekommen, wie die vorletzte Bombe fiel. Danach wurde ich bewusstlos. Als ich zu mir kam, erstickte ich fast von dem Backsteinstaub. In der Wohnung gab es einen Ofen aus Backstein, in dem man Brot backen konnte. Unser Schlafzimmer lag in unmittelbarer Nachbarschaft mit der Küche des Vermieters. Die Wand, an der der Ofen stand, war auf uns heruntergestürzt. Fragmente dieser Wand hatten mich unter sich begraben. Wie lange ich so lag, weiß ich nicht. Als ich herauskletterte, sah ich drei Paar Beine. Meine Mutter, meine Schwester und den Sohn des Nachbarn. Sie lebten. Wenige Tage später erreichte die Wehrmacht Minsk. Am 19. Juli 1941 befahl der deutsche Feldkommandant die Einrichtung eines Ghettos. Dieser Bezirk wurde mit Stacheldraht umzäunt, 5 Reihen hintereinander. Es wurde angekündigt, dass jegliches Übertreten dieses Bezirks mit Erschießen geahndet wird. Entweder gleich an Ort und Stelle oder im Gefängnis. Und auch jeglicher Handel oder Tausch von Waren gegen Lebensmittel wurde mit Erschießen geahndet. In einer kleinen Stadt im Westen Weißrusslands lebte zur selben Zeit ein 12-jähriger Junge namens Idil Kagan. Heute wohnt der inzwischen 85-Jährige als Jack Kagan in London. My name is Jack Kagan. I was born in 1929 in Novogrudek. Ich wurde 1929 in Novogrudek geboren. Novogrudek bedeutet neue Stadt. Aber natürlich war sie über 1000 Jahre alt. Die Juden siedelten hier seit 500 Jahren. 12.000 Einwohner hatte Novogrudek. 50% waren Juden, wie in allen kleinen Orten im Umkreis. Wir lebten in Harmonie mit den Weißrussen. Einige Polen wohnten hier und Tataren. Die Situation änderte sich 1934 nach Marschall Pilsudskis Tod. Von Westen her wehte ein schlechter Wind, Antisemitismus. Am 1. Januar 1919 hatten die Bolschewiki die Sozialistische Weißrussische Sowjetrepublik proklamiert. Im sich anschließenden polnisch-sowjetischen Krieg fielen die westlichen Gebiete des heutigen Weißrusslands 1921 vorerst an Polen. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt vom 23. August 1939 annektierte die Sowjetunion diese Gebiete. Aus dem polnischen Nowogródek wurde russisch Nowogródok. Then the Soviets came in, as I said, 17th of September. Am 17. September 1939 kamen die Sowjets. Und die Juden waren froh darüber, denn sie wussten, wozu die Deutschen in der Lage waren. Die Polen haben uns das nie verziehen. Sie sagten uns, dass wir Verräter seien, weil wir die sowjetische Armee begrüßt hatten. Nachdem die Sowjetmacht sich konstituiert hatte, änderte sich das gesamte jüdische Leben. Reiche Leute wurden nach Sibirien geschickt. Die letzten Transporte waren am 19. und 20. Juni 1941. Und am 22. begann der Krieg. Der letzte Transport war am 19. und 20. Juni. Und am 22. der Krieg brach aus. An den folgenden Tagen wurde auch Nowogródok mehrfach bombardiert. Eine Brandbombe traf das Haus der Familie Kagan. Sie verlor all ihr Hab und Gut. Am 4. Juli zog die deutsche Armee ein. Und sofort begannen die Probleme. Die Leute wurden einfach mitgenommen. Und es hieß, sie werden zur Arbeit gebracht. Es ging aber nicht zur Arbeit. Sie wurden in Litovka außerhalb der Stadt erschossen. In Litovka fanden immer wieder Erschießungen statt. Am 7. August 1942 wurden hier 5.500 Menschen, unter ihnen Jacks Großmutter und mehrere andere Mitglieder seiner Familie, umgebracht. And so it went on till the 5th of December 1941. So ging es bis zum 5. Dezember 1941. Dann kam eine Verordnung heraus, dass alle Juden sich im Gerichtsgebäude einfinden müssten. Und am 7. oder 8. Dezember fand eine Selektion statt, bei der nur zwei Fragen gestellt wurden. Beruf und wie viele Kinder. Und dann nach links oder rechts. Mein Onkel war der Erste, ein Sattler. Wie viele Kinder? Zwei. Nach links. Mein Vater folgte. Sie waren fast gleich alt, ein Jahr voneinander getrennt. Sie sahen fast gleich aus. Beruf? Sattler. Wie viele Kinder? Zwei. Nach rechts. My uncle to death. Uns zum Leben und meinen Onkel in den Tod. Sie sortierten 5.100 Leute aus. Sie wurden in das Dorf Skidljevo gebracht und im Wald erschossen. Die Bauern, die in der Nähe wohnten, erzählten, dass die Erde sich noch einige Tage bewegt habe. Farmers, who lived not far from there, said that the earth has moved for a couple of days after the killing. In Minsk organisierten die Deutschen am 7. November 1941, am Jahrestag der Russischen Revolution, eine Massenhinrichtung. Die Minsker mussten, in einem sowjetischen Demonstrationen nachempfundenen Marsch, Fähnchen schwingend durch die Straßen ziehen. Anschließend wurden außerhalb der Stadt 6.624 jüdische Mitbürger ermordet. Wie wurden wir gerettet? Während des ersten Pogroms am 7. November 1941. Und dazu muss man sagen, dass wir in dem Teil des Ghettos lebten, der während des ersten Pogroms liquidiert wurde. Irgendwie hatte meine Mutter vorher davon erfahren. Sie weckte uns in der Nacht und wir liefen durch den tiefen Schnee über den jüdischen Friedhof in das russische Viertel. Wir kamen zu Jusia, einer Katholikin, unserem Kindermädchen. Am Anfang wollte sie uns nicht aufnehmen, denn darauf stand ja der Tod. Wir blieben bei ihr für 3 Tage. Sie hat uns das Leben gerettet. Um Jusia nicht länger zu gefährden, kehrte Michail mit Mutter und Schwester ins Ghetto zurück. Ich habe mich um 2 Jahre älter gemacht und als Schuster ausgegeben, um zu überleben. Wir hatten ja nicht einmal etwas zum Eintauschen, denn unser Haus war ja zerstört und geplündert. Fast 2 Jahre arbeitete ich in einer Fabrik oder auf einer Militärbasis, in der man die Uniformen und Ausrüstungen reparierte. Jeden Morgen wurden wir in bewachten Kolonnen zur Arbeit gebracht. Ходили, ну, примерно километры на 2 от Кету. Von seinem Arbeitsplatz im einstigen Oktoberwerk geriet Traister im Juni 1943 in ein SS-Lager im Stadtzentrum von Minsk. Diesem Lager entkam er wie durch ein Wunder. Aus dem Ghetto kam eine Kommission, die nach männlichen Fachkräften suchte. Die brauchten die Deutschen, um die erste Zeit zu überbrücken. 36 Männer wurden ausgesucht. Ich war 10 Tage lang in diesem Lager. Und als man diese 36 Männer aussuchte und namentlich aufrief, meldete ich mich als Naum Rosin. Ich wurde von einem Mann erkannt. Wir kannten uns aus dem Ghetto, aber er tat so, als ob er nichts bemerkte. Und da ich mich unter falschem Namen gemeldet hatte, wurde ich von der Liste als liquidiert gestrichen. Mit dem angenommenen falschen Namen lebte Michail Traister vorerst weiter im Ghetto von Minsk. In Nowogródok hatte Jack Kagan im Winter zuvor eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Ende Dezember beschloss ich zu fliehen. Ich zog meine Feldstiefel an. Das Tor war offen, weil gerade eine Lieferung ankam. Ich riss den gelben Stern und meine Nummer am Rücken ab und ich lief einfach raus, ohne nach links oder rechts zu sehen. Und als ich den Hügel auf der anderen Seite des Camps erreichte, waren da schon andere Leute. Wir waren eine Gruppe von 14 Personen. Es reicht, ich bin müde. Die Flucht aus dem Ghetto von Nowogródok im Winter 1942 misslang dem 13-Jährigen. Mit starken Erfrierungen kehrte Jack Kagan um. Ihm mussten die Zehen amputiert werden. Als seine Mutter und seine Schwestern erschossen wurden, überlebte er, weil er flach auf einer oberen Pritsche liegend nicht bemerkt wurde. Sein Vater kam in ein anderes Ghetto und starb vermutlich bei einem kollektiven Fluchtversuch. 6 Monate vergingen, ehe Jack das erste Mal wieder auf eigenen Beinen stand. Am 26. September 1943 konnte er entkommen, durch einen einzigartigen Tunnel. The greatest escape ever to be done. Es war die größte Flucht, die je unternommen wurde. 200 Meter für 232 Menschen. Einige sagen 250. Tag und Nacht einen Tunnel graben, die Erde verstecken auf den Dachböden und einigen anderen Orten und fliehen. Ein Arzt, Dr. Jakubowitsch hieß er, war der Erste, der auf einem extra gebauten Wagen durch den Tunnel gebracht wurde. Man hatte ihn ins Knie geschossen. Als sie ausbrachen, trugen ihn Leute auf ihren Schultern. Und er schaffte es zu den Partisanen. Den Verlauf der Flucht hat Jack Kagan in seinen Aufzeichnungen »Freiheit, Krieg und Rache – Überleben bei den jüdischen Partisanen« festgehalten. Auch dieses Buch ist in Weißrussland bisher nicht erschienen. Um etwa 21 Uhr wurde ein kleines Lüftungsloch gebohrt und die Schlange begann sich vorwärts zu bewegen. Etwa 120 Leute gingen in den Tunnel. Sie saßen an die 10 bis 15 Minuten da drin, bis das letzte Loch geschlagen wurde und die Schlange sich zu bewegen begann. Wir hatten nicht mit der Wirkung des Lichts im Tunnel gerechnet. Als die Menschen am Ende aus dem Tunnel krochen, waren sie wegen der plötzlichen Dunkelheit nach dem hellen Licht desorientiert. Und viele liefen zurück in Richtung des Lagers, woraufhin die Wachen das Feuer eröffneten. Ein Drittel ist bei der Flucht umgekommen, als die Wachmänner Schüsse abfeuerten und dann am nächsten Morgen, als klar wurde, dass die Menschen das Ghetto verlassen hatten und man nach den Flüchtlingen in der Umgebung zu suchen begann. Ortsansässige sagen heute, dass diejenigen umgekommen sind, die nach der Flucht durch den Tunnel in den Wald gerannt waren, denn dort wurde nach ihnen gesucht. Überlebt haben diejenigen, die sich in den Feldern versteckt hielten. Die Historikerin Tamara Verschitskaya vom Regionalmuseum in Nowogródok beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Geschichte des Ghettos ihrer Heimatstadt und der spektakulären Flucht durch den Tunnel. Unterstützt wird sie von Zeitzeugen wie Jack Kagan und von der Deutschen Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Als wir 1992 unser Heimatmuseum in Novogrodok eröffneten, wussten wir so gut wie nichts vom Schicksal der Juden hier. Das Museum wurde so konzipiert, dass zwei große Ausstellungsräume dem Krieg gewidmet waren. Aber es gab nichts über den Holocaust. Wir kannten nicht einmal dieses Wort. Und es war für mich eine Offenbarung, als wir zunächst von Jack, dann von anderen Menschen erfuhren, dass vor dem Krieg in Novogrodok mehr als die Hälfte der Bevölkerung jüdisch war. Die Arbeit von Tamara Verschitskaya ist im heutigen Weißrussland eine Pionierarbeit. In einem Gebäude des ehemaligen Ghettos baute sie ein Museum des jüdischen Widerstands auf. Das Museum besteht aus zwei Räumen, die originalgetreu rekonstruiert wurden. Und aus diesem Raum hier, der als Wohnraum diente. Hier standen ebenfalls Pritschen. Wir haben lediglich jene Pritschen rekonstruiert, unter denen sich der Eingang in den Tunnel befand. Wir erzählen von den Menschen, die hier gewohnt und den Tunnel gegraben haben, die geflüchtet sind oder die es nicht geschafft haben zu fliehen und starben. Die meisten Schicksale bleiben unbekannt. Im Sommer 1943 floh Michael Treister aus dem Ghetto von Minsk. Zu dritt haben wir uns auf den Weg gemacht. Ich, mein Altersgenosse Michael und Vera, eine junge Frau. Unser Ziel habe ich aber allein erreicht. Auf dem halben Weg kehrte Michael zurück. Vera kehrte kurz vor Staroje Selo um. Sie wollte den Weg erkunden, um dann ihre Familie zu den Partisanen zu bringen. Sie hatte noch Eltern und zwei Brüder. Ich blieb allein und wurde von sowjetischen Partisanen aufgegriffen. Michael Treister landete schließlich in der Partisaneneinheit 106. Das war eine rein jüdische Einheit, aufgebaut von Schalom Sorin. Sorin war seinerseits 1941 aus dem Ghetto geflohen und hatte sich den sowjetischen Partisanen angeschlossen. Nach antisemitischen Zwischenfällen unter den Partisanen war Sorin vom Brigadekommandeur Gansienko beauftragt worden, eine eigene Einheit aufzubauen. Diese Einheit 106 wuchs durch immer mehr Flüchtlinge aus dem Ghetto rasch auf 800 Menschen an. Damit gab es mit dem Trupp der Bielskis zwei rein jüdische Partisanengruppen in Weißrussland. Treister, der vermeintliche Schuster, wurde der Schuhwerkstatt des Partisanenlagers zugeteilt. Er protestierte und kam, erst 16-jährig, zur Kampftruppe. Ich habe es erreicht, dass man mich als Wegeführer zurück ins Ghetto schickte. Die Tage des Ghettos waren gezählt, denn es wurde vom 21. bis 23. Oktober 1943 vernichtet, völlig liquidiert. Etwa einen Monat vor dieser Liquidierung wurde ich mit einem Auftrag nach Minsk geschickt. Ich habe eine Gruppe zusammengestellt, etwa 30 Leute, die ich aus dem Ghetto rausschleusen sollte. Die Kommandeure haben mir erlaubt, meine Mutter und Schwester mitzunehmen. Außerdem waren in der Gruppe noch ein Arzt und ein Apotheker und eine Person, die Seife kochen konnte. Kinder und Jugendliche wurden von den Partisanen häufig als Fluchthelfer eingesetzt. Sie entwickelten ein besonderes Gespür für die Gefahr und konnten sich meist sehr gut orientieren. Historiker schätzen, dass 8.000 bis 10.000 Menschen allein aus dem Ghetto in Minsk geschmuggelt werden konnten. Etwa 7 Kilometer hinter Minsk gerieten wir in einen deutschen Hinterhalt. Die Hälfte der Gruppe kam um, der Rest konnte sich retten und kam bis Staroje Selo. Dort warteten wir auf andere Gruppen. Und dann gingen wir gemeinsam in den Wald. In den Naliboki-Wald. ein Gebiet so groß wie Berlin. Im Naliboki-Wald befand sich auch das Lager von Tuwia, Sus, Asael und Aaron Bielski. Die vier Brüder hatten bei dem Massaker von Skidljewa ihre Eltern verloren und waren in die Wälder gegangen. Tuwia, der älteste der Brüder, geboren 1906, war der charismatische Anführer. Er handelte nach der Maxime, es ist besser, einen Juden zu retten, als 1000 Deutsche zu töten. We were staying only 15 Kilometer from Novogrudek. Wir waren nur 15, 16 Kilometer von Novogrudek entfernt und hatten immer Angst vor neuen Antipartisanenaktionen. Wir hatten aber ein sehr gutes Informantennetzwerk. Und sobald die Deutschen mehr Leute zusammengezogen hätten, wären wir ausgewichen. Dann wurde eine Order des Hauptquartiers herausgegeben, dass die Familienlager in den Naliboki-Wald umziehen sollten. Das ist ein gigantischer Wald. Wir gingen dahin und bauten eine kleine Stadt. Mitte 1942 hatte sich die Partisanenbewegung in Weißrussland konsolidiert. Um von nichtjüdischen sowjetischen Partisanenverbänden akzeptiert zu werden, beteiligten sich kleinere jüdische Kampfgruppen an allgemeinen Partisanenaktionen. Die Familienlager dienten als Versorgungsstützpunkte für alle. Wir hatten Schuhe repairing. So if person came, he could, partisans could repair the shoes. Wir hatten eine Schuhmacherei. Wir hatten Gerber, die Kuhhäute gerbten, und die Schuhmacher machten Schuhe daraus. Und natürlich musste man kämpfen. Man konnte nicht nur im Wald bleiben und Kartoffeln essen und das, was man den Bauern weggenommen hat. Vom Hauptquartier kamen Befehle, dass Missionen durchgeführt werden sollten. Die Kampfgruppen gingen also immer wieder auf Missionen. Hinterhalte, Gleise in die Luft sprengen und so weiter. Ambush, Trains, the railing and so on. Vom 13. Juli bis zum 11. August 1943 versuchten die Deutschen in der nach Göring benannten Aktion Hermann konzertiert gegen die Partisanen im Naliboki-Wald vorzugehen. Durch Flucht auf eine Insel in einem der weitläufigen Sumpfgebiete des Naliboki-Waldes entkamen die Bielski-Partisanen der Wehrmacht. Ich frage Tamara Verschitskaya, ob es noch irgendwo Überreste von Partisanenlagern gäbe. Ja, aber nicht vom Bielski-Lager. Es gibt ein rekonstruiertes Lager. Nach dem Krieg beschlossen ehemalige Partisanen, dieses Lager nachzubauen, um die Erinnerung an die Partisanengeschichte aufrechtzuerhalten. Ein paar Unterstände sind dort original geblieben. Und ab und zu bringen wir unsere Gäste dorthin. Mit Mischa, einem weißrussischen Freund, mache ich mich auf den Weg nach Tscherechlia. Hier in der Nähe soll das Lager zu finden sein. Ein paar Kilometer vor dem Dorf kommen wir an einem Wegweiser zur Ortschaft Pabjeda, das heißt Sieg, vorbei. Immer wieder begegnen uns am Straßenrand Denkmäler aus sowjetischer Zeit. Sie sind letzte Zeugnisse der schweren Kampfhandlungen während des Zweiten Weltkriegs. Auf dem anderen Ufer des Njoman, der Memel also, beginnt der Naliboki-Wald, in dessen Schutz Jack Kagan und Michael Treister überlebten. Mischa fragt im letzten Haus des Dorfes nach Familien, die Kontakt zu den Partisanen hatten. Wir werden an Wanda verwiesen, eine Frau von vielleicht 60 Jahren. Sie gehört der polnischen Minderheit in Weißrussland an. Unser Vater war Verbindungsmann. Die Deutschen waren in Vereskov stationiert und hier war der Voroschilow-Trupp stationiert. Unser Vater wurde von den Deutschen nach Novogrudok gebracht, in ein Lager. Er konnte dort mit Hilfe eines Arztes fliehen. Zusammen mit dem Arzt und einer Krankenschwester sind sie geflohen. Vater war Jäger und kannte sich in der Gegend gut aus. Er half den beiden, zu den Partisanen zu kommen, denn sonst hätte man sie erschossen, weil sie Juden waren. Wanda erzählt uns, dass die Deutschen ihre Familie erschossen und das Haus niedergebrannt haben. Weißrussische Polizisten hatten ihren Vater verraten. Wir folgen mit unserem Auto dem von Wanda und ihrer Tochter. Dichter, undurchdringlicher Wald links und rechts. Nie hätten wir das Lager allein gefunden. Wir sehen vier Unterstände unterschiedlicher Höhe, halb in die Erde eingelassen, wie bewachsene Hügel. Wanda zeigt uns ein Grab. Hier sind polnische Gefallene beerdigt. Neben sowjetischen und jüdischen Partisanen kämpften im Westen Weißrusslands auch Verbände der polnischen Heimatarmee, die der polnischen Exilregierung in London unterstellt waren. Sie hätten sich oftmals sowohl den Deutschen als auch den sowjetischen Partisanen zur Wehr setzen müssen, sagt Wanda zum Abschied. Jack Kagan hatte mir erzählt, dass er froh gewesen sei, nach seiner Flucht auf jüdische Partisanen zu stoßen. Ein Treffen mit der polnischen Armia Krajowa hätte er als Jude nicht überlebt. Michael Treister erinnert sich, dass die Partisanentrupps die Dörfer unter sich aufgeteilt hatten. Insgesamt gab es in Weißrussland etwa 370.000 Partisanen. Eine große Armee, die bewaffnet werden musste und die etwas zum Essen brauchte. Wenn ich gefragt werde, wie die Partisanen die einheimische Bevölkerung behandelten, sage ich, tagsüber kamen die Deutschen, nachts kamen die Partisanen. Die Partisanen haben zwar nicht alles weggenommen, denn da hatten sie eine Regel, aber trotzdem konnten die Bauern nicht mit Nachsicht rechnen. Vom ambivalenten Verhältnis der Dorfbewohner zu den Partisanen spricht auch der Schriftsteller Alhert Bacharewitsch. Das Wort Partisan und das Bild, das damit verbunden wird, sind für die weißrussische Identität sehr wichtig heutzutage. Und alle Weißrussen wissen, was es bedeutet. In der Geschichte fast jeder Familie hat dieses Bild in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt. Ich beobachte in letzter Zeit aber, dass es zwei Kategorien von Familien in Weißrussland gibt. Die eine hält die Partisanen für Helden, die andere für Kriminelle. Der 1975 geborene Bacharewitsch ist einer der bekanntesten weißrussischen Prosa-Autoren seiner Generation. Meine Großmutter erzählte mir, dass die sowjetischen Partisanen Kriminelle waren, die kamen und den Menschen das Letzte im Namen irgendeiner zweifelhaften Ideologie nahmen. Meine Großmutter, die damals noch ein kleines Kind war, war gegenüber den Partisanen sehr negativ eingestellt. Sie hasste sie. Sie konnte sich sehr gut an alles erinnern, vor allem daran, dass die Partisanen kamen und diejenigen umbrachten, die mit den Deutschen kollaboriert hatten. Den Bauern nahmen sie das Letzte weg, Speck, Pferde, Schweine und Hühner. Wenn jemand der Kollaboration mit den Deutschen verdächtigt wurde, wurde sein Haus in Brand gesetzt. Das offizielle Bild vom sowjetischen Partisanen als einer Heldengestalt begann bereits in den späten 1980er Jahren während der Perestroika zu bröckeln. Als dann 1991 die Sowjetunion zerfiel, erfuhr Weißrussland unter Präsident Schuschkewitsch, dem Vorgänger des Autokraten Lukaschenko, eine kurze Phase der freiheitlichen Selbstbestimmung. Endlich wagten die Überlebenden der Kämpfe, die Wehrmacht, Rote Armee und Partisanen auf dem Rücken der Zivilbevölkerung ausgetragen hatten, ihren Enkeln ungefilterte Erlebnisse mitzuteilen. Das beflügelte die vom sowjetischen Partisanenmythos genervte Enkelgeneration, den Partisanenbegriff subversiv umzudeuten, erzählt der 40-jährige Alhert Bacharewitsch. Im heutigen Weißrussland sind alle, die mit dem Staat nichts am Hut haben, Partisanen. Das Leben dieser Weißrussen verläuft sozusagen parallel zum Staat. Die Menschen versuchen möglichst wenig mit dem Staat in Berührung zu kommen. Sie haben ihr eigenes Leben, ihre Familie, ihre Sippe und dafür kämpfen sie. Nicht für den Staat. Auch der Philosoph Valentin Akudowitsch, Jahrgang 1950, nimmt in seinem bei Suhrkamp erschienenen Sachbuch »Der Abwesenheitscode« ein Versuch, Weißrussland zu verstehen, auf den Partisanenmythos Bezug. Wolski mit seiner Rockband NRM verwendet die Partisanen-Thematik. Oder nehmen Sie die Zeitschrift von Arthur Klinau, Partisan, bei der ich auch mitarbeite. Das ist ein Versuch, und zwar ein erfolgreicher, den Partisanen-Mythos in der Kunst zu verwenden. Искусством, творчеством случается вот в силу того, что государство не признает Es fällt mir schwer zu erklären, was mit der Kunst los ist, wenn man bedenkt, dass sie vom Staat nicht anerkannt wird. Kunstaktionen werden weder genehmigt noch abgesagt. Fest steht, dass all diese kulturellen Partisanenkonstrukte die Macht nicht bekämpfen. Man bedient sich ihrer nur, um zu überleben. Kunstaktionen, die keine Ideologie verfolgen. Sie sind nicht explizit gegen Lukaschenko gerichtet. Wehrmacht und SS machten auf dem Gebiet des heutigen Weißrusslands 628 Dörfer dem Erdboden gleich. Es sollten tote Zonen geschaffen werden, um den Partisanen die Versorgungsbasis zu entziehen. Im Frühjahr 1943 fielen sämtliche Bewohner des Dorfes Chatin einem Rachefeldzug der SS zum Opfer. Vergeltung für einen Partisanenangriff auf eine deutsche Militärkolonne. Die Gedenkstätte, die an das niedergebrannte Dorf Chatin erinnert, nicht zu verwechseln mit dem russischen Katyn, existiert seit 1969. Von den Holzhäusern blieben nur die Schornsteine stehen. In dem ehemals weit auseinandergezogenen Dorf ragen die gemauerten Zeugnisse des Massakers mahnend in den Himmel. Glocken an ihrer Spitze läuten permanent. Einheimische Besucher von Chatin wissen, wessen sie gedenken. Der eigenen Leute, Opfer der Faschisten. Es gibt aber einen Ort in Weißrussland, der nicht so einfach ins überlieferte sowjetische Geschichtsbild einzupassen ist. Maly Trostenets, vor den Toren von Minsk. Hier war ein Vernichtungslager, das einzige, das die Nazis auf sowjetischem Boden betrieben. Alhed Baharevich, der in Sichtweite von Maly Trostenets aufwuchs, wusste in seiner Jugend nichts von dem Lager. Auch Valentin Akudowitsch lebte schon lange in Minsk, bevor er erstmals von der Existenz des Minsker Ghettos und später von Maly Trostenets erfuhr. Es ist ziemlich merkwürdig, dass der Holocaust in unserem Bewusstsein keinen Platz gefunden hat. Immer noch nicht. Schauen Sie, es sind 70 Jahre seit dem Ende des Krieges vergangen. Und erst jetzt, 70 Jahre später, gedenkt man in Trostenets der Opfer. Und Lukaschenko ist seit 20 Jahren an der Macht. In Maly Trostenets ist eine Gedenkstätte geplant. Der Historiker Sergei Novikow ist Leiter des Lehrstuhls für Geschichte und Weißrusslandkunde an der Staatlichen Linguistischen Universität in Minsk. Er geht mit seinen Studenten regelmäßig auf Exkursionen nach Maly Trostenets. Der Präsident wird den Grundstein zu diesem Memorial legen. Es sind drei Linien geplant. Die eine wird dort oben verlaufen, die zweite hier durch das Tor des Todes und die dritte entlang der Straße des Todes. Vom Lager Trostenets ist nichts mehr zu sehen. Einzig eine Allee, die der damalige Lagerkommandant Strauch hat anlegen lassen. Sie wird vor dem Präsidentenbesuch in großer Eile mit hellen und dunklen Formsteinen gepflastert. Im Zentrum legt man einen schwarzen Kreis an, in dem eine Skulptur aufgestellt wird. Von dort aus wird die Straße nach Schaschkowka führen, in einen Ort, in dem 1943-44 viele Menschen vernichtet wurden, nachdem Blagovschina aufgelöst wurde. Blagovschina heißt ein Waldstück neben einer heute stillgelegten Müllkippe. Ein kleiner Gedenkstein erinnert an diesen Todesort. Hier, nicht weit von Trostenets entfernt, wurde ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung von Minsk umgebracht und verscharrt. Sergei Novikow spricht von 150.000 ermordeten Partisanen, Untergrundkämpfern, Kriegsgefangenen und weißrussischen und europäischen Juden. Auf Anordnung der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes wurden Ende 1943 die Massengräber in sogenannten Enterdungsaktionen geöffnet und die Toten verbrannt. Die vorrückende Rote Armee sollte keine Spuren des Mordens mehr vorfinden. Eine sowjetische Untersuchungskommission hat für den Komplex Maly Trostenets 206.500 ermordete Menschen ermittelt. Ich bin mit Sergei Novikow zwei Tage vor der Grundsteinlegung für die geplante Gedenkstätte vor Ort. Während Arbeiter letzte Schweißarbeiten verrichten, probt eine Schülerin ihren Auftritt vor dem Präsidenten. Sie berichtet von Familienangehörigen, die von den Nazis in Trostenetz getötet wurden. Der Schmerz bleibe ewig in ihrem Herzen. Das offizielle Programm mutet sowjetisch an. Aber im heutigen Weißrussland deutet die präsidiale Zeremonie gerade an diesem Ort darauf hin, dass vielleicht etwas in Bewegung gekommen ist. Die Initiative für einen Gedenkort in Marley-Trostenetz ging von einer privaten Stiftung aus, dem in Dortmund ansässigen Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk. Gemeinsam mit der Frankfurter Bethe-Stiftung hat das IBB 300.000 Euro für den Bau gesammelt. Auch wenn einige der eingeladenen deutschen Politiker der Grundsteinlegung am 8. Juni 2014 fernblieben, nahm Präsident Lukaschenko die Gelegenheit wahr, sich als europäischer Staatsmann zu präsentieren. Именно здесь, 70 лет назад, находился самый крупный на территории Советского Союза концлагерь Трестенец. Für den Historiker Novikow ist Marley-Trostenetz ein Symbol dafür, dass Weißrussland seine ganze Geschichte in den Blick nimmt. Nicht nur die Legenden der Helden im großen Vaterländischen Krieg, sondern auch die Schicksale der Opfer. Aller Opfer. Ein Anfang. Novikow glaubt, dass es sich nicht nur um eine präsidiale Laune handelt. Und hier in Trostenetz ganz wichtig für uns dieses Denkmal wird. Ganz wichtig, weil bis dahin hatten wir fast keine organisierte Führung in dieser Richtung, in dieser Trostenetz. Jetzt freue ich mich, kann ich jedes Jahr meine Exkursion, meine Führung durch diese neuen Exponate, durch diese neue konkrete Tatsachen führen und zeigen für Studenten. Ganz wichtig, dass es für junge Menschen diesen Anstoß geben, heute an unsere Geschichte denken und unsere Geschichte im Kopf stark zu halten. Das ist ganz wichtig. Nicht eine Erinnerung, ständige Haltung in unserem Kopf, diese Ideen von Vergangenheit, besonders diese Jahre des Zweiten Großen Vaterländischen Krieges. Das ist wichtig. Vielschichtiger, man kann sagen, vielschichtige Geschichte brauchen wir heute. Nicht einschichtige, vielschichtige. Много есть недовольных Лукашенко. Es gibt viele Menschen, die gegen Lukaschenko sind. Aber er spricht Kraft seiner Autorität einige Sachen an, die wahr sind. Dabei geht es natürlich nicht um sein eigenes Schicksal und seine Karriere. Aber dank ihm wird nun Mascha Bruskina gewürdigt. Michail Treister meint die 17-jährige Partisanin Mascha Bruskina, deren Hinrichtung 1941 Wehrmachtssoldaten auf 7 Fotos festhielten. Um ihren Hals hat sie ein Schild hängen. Dort steht auf Deutsch und Russisch: Wir sind Partisanen und haben auf deutsche Soldaten geschossen. Erst seit kurzem wird sie neben ihren männlichen Leidensgenossen auch namentlich erwähnt. Und erst seit kurzem spricht man von ihr als jüdischer Widerstandskämpferin. Vom jüdischen Widerstand habe ich erst in den letzten Jahren durch Belsat erfahren. Belsat ist die einzige unabhängige weißrussische Fernsehstation. Sie sendet von Polen aus. »2001, zur feierlichen Neueröffnung der Gedenkstätte im ehemaligen Minsker Ghetto, hatte Lukaschenko erstmals vom jüdischen Beitrag im großen Vaterländischen Krieg gesprochen. Damit war das Thema jüdischer Widerstand nicht länger tabu. In seiner permanenten Schaukelpolitik zwischen Russland und der EU wollte Lukaschenko so vor dem Westen punkten. Aber, sagt Sergei Novikow, in Weißrussland sitze die sowjetische Nichterinnerungskultur tief. In der Sowjetzeit war in der Sowjetunion diese Antisemitismuspolitik. Und durch diese Politik kamen wir zur Situation, als viele, viele Menschen kein Wort über Juden als normaler hörten. Wir hörten, dass Juden sind nicht gute Menschen, dass diese Menschen standen immer gegen Stalinismus, gegen Sowjetunion und das sind Feinde, unsere Feinde. Und durch diese Politik bekamen wir diese Folgen mit Erinnerungskultur zu Juden. Michail Treister, der das Morden bei den Bielski-Partisanen überlebte, bekam unmittelbar nach dem Krieg Probleme wegen Andersdenkens. Er zweifelte an der Schuld der jüdischen Ärzte, die eine Verschwörung gegen Stalin geplant haben sollen, und verlor seinen Posten als Komsomolsekretär. Später eckte er mit seiner publizistischen Tätigkeit an. Seine Aphorismen forderten die Partei heraus. Antisemitismus, das einzige Thema, bei dem Partei und Volk einig sind. In der Nacht vom 19. auf den 20. Juni 1944 sprengten die Partisaneneinheiten Weißrusslands in einer gemeinsamen Aktion Straßen, Bahnstrecken und Verbindungswege der Heeresgruppe Mitte. Zeitgleich griff die Rote Armee auf breiter Front an. Die deutschen Truppen waren nicht in der Lage, sie schnell genug zurückzuziehen oder Nachschub zu bekommen. Diese Operation Bagration bereitete der deutschen Wehrmacht eine ihrer größten Niederlagen. Wir hatten am 6. Juli 1944 unseren letzten Kampf. Minsk wurde am 3. Juli befreit. Wir waren westlich von Minsk stationiert. 6 unserer Männer kamen um. Der Kommandeur des Trupps verlor ein Bein. Am 9. Juli traf die Partisaneneinheit von Michael Treister auf Verbände der Roten Armee. Wer volljährig war, wurde in die Truppen eingegliedert. Treister war zu diesem Zeitpunkt erst 17. Für ihn war der Krieg beendet. Auch für Jack Kagan war mit der Befreiung Weißrusslands der Krieg zu Ende. Er hatte bei den Bielskis seinen 7 Jahre älteren Cousin Bal Kagan wieder getroffen. 45, we decided to leave. 1945 haben wir uns entschieden, Russland zu verlassen. Wir gingen erst nach Polen. Ich landete schließlich in einem Camp für Displaced Persons in Landsberg am Lech. Mein Cousin war in Bad Reichenhall. Ich hatte eine Cousine hier in London, die mir Papiere besorgte. Am 23. Juni 1945 kam ich nach England. Und im Juli reiste mein Cousin mit anderen Leuten nach Marseille und bestieg dort die Exodus. Mein Cousin mit anderen Leuten traveled to Marseille und in fact they boarded the Exodus ship. Jack Kagan wurde in England ein erfolgreicher Unternehmer. 2012 war er das letzte Mal in Nowogródok. Ehemalige Ghetto-Häftlinge waren zusammengekommen, um mit Hilfe von Freiwilligen den genauen Verlauf des Tunnels zu rekonstruieren, der Jack die Flucht zu den Partisanen ermöglichte. Der oberirdisch mit Steinen markierte Tunnel soll immer an diese einzigartige Rettung erinnern. Regelmäßig telefoniert Jack mit Tamara Verschitskaya, der Leiterin des Museums des jüdischen Widerstands von Nowogródok. Michael Treister arbeitete 45 Jahre als Ingenieur in der Energiewirtschaft. Seit dem Ende der Sowjetunion kümmert er sich um die Erinnerung an den Holocaust und um die Belange Überlebender. Anfang 2014 war er in Deutschland und hat Schülern von seinen Erlebnissen erzählt. Die Kluft zwischen den Generationen ist groß. Diejenige Generation, die in der Sowjetunion aufgewachsen ist, stützt sich auf die sowjetische Vergangenheit und die Bilder, die in Weißrussland bis heute funktionieren. Meine Generation ist da skeptischer. Wir sind Leute um die 40 und wuchsen zur Zeit des Umbruchs auf. Niedergang der Sowjetunion, Perestroika, Unabhängigkeit und dann das Lukaschenko-Regime. Inzwischen, sagt der Schriftsteller Baharevich, gäbe es eine Generation, die nur die Regierung Lukaschenko kenne. Diese Generation glaubt an niemanden und an nichts. Weder an die sowjetischen, noch an die nationalen Mythen, noch an die neuen Mythen. Die Geschichte existiert für sie nicht. Nicht kampflos sterben. Jüdischer Widerstand im weißrussischen Gedächtnis. Ein Feature von Johannes Kirsten. Es sprachen Jonas Beck, Anne Esser, Richard Hucke, Ulrich Marx, Hildegard Meyer, Klaus-Dieter Pittrich, Agnes Pollner, Ernst August Scheppmann und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Ernst Hartmann und Jutta Stein. Regie Anna Pangnin. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015.